tanzen durch die Nacht, Haut an Haut, wie lang nicht mehr. Deine Hand in meinem Haar sagt jedem, dass ich dir gehör. Denn du hast längst bemerkt, vis-à-vis dort von der Bar folgt mir ziemlich hemmungslos ein Flirt erprobtes Augenpaar. Ich geb's ganz offen zu, es schmeichelt mir total, doch du bleibst meine allererste Wahl. Für immer schweben mit dir bis in alle Ewigkeit, Träume leben mit dir bis ans Ende unserer Zeit. Für immer schweben mit dir bis in alle Ewigkeit, oh, das wünsche ich mir bis ans Ende unserer Zeit. Komm, lass uns weiterziehen, lauf mit mir ein Stück zu Fuß, atemlos in Richtung Glück, denn das gibt's heut im Überfluss.